Bundesverfassungsgerichts Hartz IV 2019, nicht, in Übereinstimmung mit dem Existenzminimum der Vereinten Nationen. UN-Sozialrat, Deutschland vernachlässigt seine eigenen Leute. UN-Sozialrat, ECOSOC, beschuldigt Deutschland wegen schwerer Verletzungen von Mängel bei der Umsetzung der sozialen Menschenrechte. Der neue Bericht des Sozialrates der Vereinten Nationen vom 27. November 2018 EC.12/DEUCO/6 beschuldigt Deutschland wegen schwerwiegender Mängel in der Umsetzung der sozialen Menschenrechte. Im Rahmen einer Revision des UN-Sozialpakts hat die Kommission für Sozialangelegenheiten veranlasst. Fälle des Hochkommissars für Menschenrechte in Genf Ende September eine Delegation der Bundesregierung und Vertreter der Bundesregierung der deutschen Zivilgesellschaft. In der Gegenwart dem vorgelegten Abschlussbericht hat der Ausschuss keine Kritik gescheut. Die Kommission ist besorgt, dass das Niveau der sozialen Grundsicherung minus einschließlich Hartz IV ermöglicht keinen angemessenen Lebensstandard. Unter Rubrik 47 des UN-Berichts fordert den deutschen Vertragsstaat auf, die Sanktionsregelung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie minimaler Lebensunterhalt, immer, wird angewendet. Wer aber eine zumutbare Arbeit ablehnt oder eine Bildungsmaßnahme abbricht, muss mit Kürzungen rechnen. 3 Monate wird dann für alle ab 25 Jahre der Regelsatz um 30% gekürzt, um 60% bei erneuter Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres, um 100% ab dem 3. Verstoß. Dann fällt auch die Unterstützung für die Unterkunft weg. Nur eine 30-prozentige Kürzung ist unter bestimmten Bedingungen verfassungsgemäß, so die Richter heute. Auf Grundlage der derzeitigen Erkenntnisse ist eine Minderung in Höhe von 60% des Regelbedarfs aber nicht zumutbar und deshalb verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Auch der vollständige Wegfall des Arbeitslosengeldes II ist nach derzeitigem Erkenntnisstand mit den verfassungsrechtlichen Maßgaben nicht vereinbar. Denn das Grundgesetz garantiere ein menschenwürdiges Existenzminimum. Wer in diesem Bereich sanktioniere, dürfe nicht zu weit gehen.